Ich möchte Weintrinker sein, mit Kumpanen abends vor der Sonne sitzen und von Dingen reden, die wir gleich verstehen. Harmlos und ganz einfach meinen Tag ausschwitzen und nach Mädchen gucken, die vorübergehen. Ich möchte Weintrinker sein und nicht immer diese hellen Schnäpse saufen, nicht von Dingen reden, die nur mich angehen, mir nicht für zwei Gläser Bier Verständnis kaufen, nicht mit jenen streiten, die am Tresen stehen. Ich möchte Weintrinker sein, bei einem herben roten oder leichten weißen, um eine Runde spielen, nach der keiner fragt, ein paar Witze über den Verlierer reißen, der ganz einfach nur darüber lacht. Ich möchte Weintrinker sein, nicht beim Schnaps um Zehntel Skat mit Hirschburg spielen, wo man gierig Geld in seine Taschen wischt, nicht dem Nachbarn heimlich in die Karten schielen, ihn nicht schlagen, wenn er sich zwei Asse mischt. Ich möchte Weintrinker sein, mit Kumpanen lachend ein paar Lieder singen, die sich um Trinken, Mädchen und um Liebe drehen. Nebenbei ein bisschen reden von den Dingen, die am Tag in einer kleinen Stadt geschehen. Ich möchte Weintrinker sein, nicht ab Mitternacht Frau Wirtins Verse grölen, kein Soldatenlied und nicht den Tag des Herrn, nicht vom Mittelabschnitt irgendwas erzählen und auch nichts von Hungerpest in Hongkong hören. Ich möchte Weintrinker sein, auf dem Nachhauseweg, wie Kinder darauf achten, dass man beim Bürgersteig nicht auf die Ritzen tritt, und im Bett dran denken, wie die Mädchen lachten und im Schlaf noch lachen über meinen Schritt. Ich möchte Weintrinker sein,